1, 2, 3, 1, 2, 3, Pogo-Pedia. Die wöchentliche Dosis Anabea und Ski. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Übermutterfunk. Seit geraumer Zeit gibt es mit Ihnen Ärger. Die Polizei spricht von Straftaten wie Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand. Da sitzen sie nun, mit kurzen, wirren Haaren, in Farbschattierungen von rot bis schwarz. Hundekettchen baumeln, sie rauchen, trinken Bier, unterhalten sich. Ansonsten tun sie wenig. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 13.05. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier gerade live bei punkrockersradio.de. Und zu Gast ist heute die Band Tiptop. Hallo. Ja, schönen guten Abend, zumindest ein Teil davon. Ein Teil davon, ja. Der, wie heißt der nochmal? Olli. Der Olli ist nicht da, aber dafür habt ihr den Flock mitgebracht. Genau. Heißt es richtig ausgesprochen? Flock? Flock ist korrekt. Flock, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Ja, und ihr seid im Studio gewesen beim Udo, ne? Quasi Studio, ja. Quasi Studio, ja. Im Sonic Boom aufgenommen, genau. Und das erste Mal. Die Vorveröffentlichung ist hier? Die Vorveröffentlichung ja. Ist hier, ja. Die Rohversion. Was heißt Rohversion? Da wird nur dran rumgefummelt, oder was? Ja, wird auf jeden Fall noch dran gemischt. Ja, genau. Ist noch in Bearbeitung gerade. Wir haben jetzt schon die ersten Rough-Mixe mitgebracht, damit wir heute mal was hören können. Ja. Und wir wollen auch dann am Freitag die ersten Demo-CDs verteilen. Also am 15. spielt er im Limes zusammen mit Heimatglück. Richtig, mit Heimatglück zusammen. Ab 8 Uhr pünktlich. Ja, weil um 22 Uhr ist wieder Tschüssinger, ne? Genau, weil richtig, da wohnen ja. Auch andere in Mülheim. Das ja. Das war gerade eben die Band Ärger mit ihrer neuen Veröffentlichung. Nee, ist gar nicht so neu, ist von 2014, sehe ich gerade. Aber das Album könnt ihr euch runterziehen bei Bandcamp kommen. Und jetzt hören wir doch mal was von Tiptop. Was können wir da spielen? Ihr habt ja mal, ihr wart ja letztes Mal hier in der Sendung, das war glaube ich vor einem Jahr, da habt ihr live eingespielt, das hat ja richtig gut geklungen. Genau, da haben wir ein bisschen performt. Wir können ja später eins der Live-Lieder nochmal aufgenommen. Oder wir machen es nochmal live. Ich habe ja eine Klampfe da. Du hast auch eine Gitarre da. Ja, überred mich mal nach dem zweiten Bier. Dann alles klar, mache ich. Weiter. Ansonsten ich wäre ja für, wir wissen nicht, was wir spielen. Ja, ist eigentlich der Klassiker erstmal. Ja, wir wissen nicht, was wir spielen. So, dann ziehe ich das mal da hoch. Hallo. Zip. Ja, wir lassen nicht alles mit uns machen. Ja, Rudi. Alles klar, dann spielen wir das mal. Aber auch Hier zu Gast ist die Band Tiptop mit ihrer nagelneuen Platte, die es dann auch live zu hören gibt am 15. im Limes. Ja, unter anderem auch dies. Wie unter anderem auch dies? Also am 15. Am 15. genau. Ja, nee, da gibt's das, was auf der Platte sein werden wird. Ach, ihr habt noch mehr Lieder als hören. Die und ich 10, denke oder was? Vielleicht auch noch was anderes. Ja? Ja, klar. Wie viel denn? Mach das Mikro immer in deine Fresse dann. Wie viel? Ja, ich nehme das dann schon rechtzeitig hoch, keine Sorge. Keine Ahnung, wir haben so um 17, 18, 19 Dunkelziffer. Aber was wir wirklich spielen könnten, bewegt sich so, schätze ich mal, um die 15. Um den Dreh. Oder was wir spielen würden. So, das ist ja ein Improvisationsprozess, den wir da fahren, wie man ja hört. Ne? Wollen wir mal, ja, genau. Ja, schön. Ja, ey, komm, jetzt lass du nicht alles aus der Nase ziehen hier. Was soll ich denn? Nein. Das ist mir alles hier viel zu nüchtern, nee, alles. Um Gottes Willen. Wir würden damit falschen Karten spielen, würden wir jetzt sagen, wir hätten irgendwas, was wir nicht haben. Also wir haben so, nee, du musst ja nicht immer auf meine Frage eingehen. Du kannst ja irgendwas erzählen. Ach so. Ja, genau. Gerade eben habe ich gesehen, da hat es irgendwo gebrannt da in Ehrenfeld, in der Nähe vom Sonic Ballroom, ne? Das waren wir aber nicht. Eine riesengroße Qualmwolke. Da haben wir aber nichts mit zu tun. Ich habe Fotos gemacht, guck mal hier. Oh nein. Sag ich mal, ist immer gut, wenn man am Radio okay, dann, vielleicht waren wir zeigt. Da, aber wir... aber guck mal hier, ne? Ach krass. Da irgendwo. Und da ist ja irgendwo das Sonic Ballroom, ne? Also da ist dieser Gasdingens. Sehen die Leute im Radio jetzt sehen dieses die Bild? Nicht, ne? Sehen die es jetzt nicht, ne? Also der Rüdiger zeigt uns gerade ein Bild mit Qualm über Häuserdächern. Könnte die Webcam jetzt, hier sieht man es nochmal, hier ist der Ehrenfelder Leuchtturm und da irgendwo Qualm. Das ist ja gut, dass der Leuchtturm da ist für die Feuerwehr. Ja, genau. Hat ja mit der Feuerwehr nichts zu tun. Das sind wahrscheinlich die Abbrucharbeiten da. Ach ja, die haben gerade das Underground abgerissen. Genau. Das war wahrscheinlich gar kein Qualm, das war nur Asbeststaub. Wahrscheinlich. Ja. Asbeststaub, das erinnert mich an was. Ein Hörer mit dem Namen Schimmelfotz, wahrscheinlich ist es eine Frau, letztes Mal so, hat sich ein Lied gewünscht, nämlich von Asbest, das Lied Cola Bier. Aha. Das ich an dieser Stelle jetzt hier spielen möchte. Was für ein Übergang. Ja, ja. Was für ein Übergang, ne? Sehr gut. Okay. Ja, das war die Band Asbest und der Bass war sehr gut abgemischt. Auf jeden Fall. Ja. Hat gut gewummert. So. Ja. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier. Habt ihr euch überhaupt nicht vorbereitet? Habt ihr gedacht, ihr hockt ja einfach ganz brav und haltet das Maul und hört einfach ein paar Sachen an? Genau wie letztes Mal. Aber ich bin ja jetzt hier nicht kein Alleinunterhalter, sondern ich habe euch eingeladen, dass ihr mich unterhaltet. Wie hast du dich denn vorbereitet, Rudi? Ich habe geguckt, dass ich nicht noch kranker werde, als ich schon bin. Ja. Oh, ja, du bist krank. Ja. Das heißt, wir müssen mehr übernehmen. Genau. Weil du gar nicht die Kraft hast. Genau, ich krieg noch die Regler hoch und runter, aber das war's dann. Ja. Ja. Deshalb haben wir unter anderem den Flock mitgebracht. Ja, genau. Wir geben uns jetzt sehr Mühe. Der Flock, also der hat schon vor die Sendung losging, hat er schon tolle Geschichten erzählt hier aus dem Hochhaus. Ich wohne hier erst seit 1,5 Jahren, aber er kennt da schon Leute, die da schon irgendwie... Ja, der kann die Geschichten aus eigenen Hochhäusern erzählen. Löchern in Schwimmbäder gebohrt haben und so weiter. Ja, ist eine ever-ending Story hier in dem Hochhaus. Also ein alter Freund von mir hat hier gewohnt und der hatte mir, also ich war persönlich auch teilweise involviert, aber natürlich nicht bei jedem Vorfall. Was der mir zu erzählen hatte, ging er auf keine Kuhhaut mehr. Mit Schlägereien und mit den Pförtnern, Plünderungen des Kiosks, ne, Einbrüche und so weiter und so fort. Und die Käferattacke, die ich eben schon mal erwähnt habe, ne, dass mitten im Sommer auf einmal irgendwelche Käfer versuchen, in die Wohnung einzudringen, fliegenderweise. Im Sofa haben wir auch mal schon so Aktionen gebracht, uns hier oben aus dem Fenster zu hängen und an der Fensterbank Klimmzüge zu machen. Nee. Ja, doch. Was? Nee. Ja. Im 30. Stockwerk. Ja, richtig. Ja, kommt halt nur auf die richtige Menge Bacardi an, so, ja. Dann passiert sowas schon mal. Also ja. Es gab auch schöne Momente. Ja, schön war der Moment, dass, oder beziehungsweise schön war an der Sache, dass niemand abgestürzt ist, so. Das war's. Ja. Stell mal vor, einer wäre abgestürzt und wieder hochgekommen, hätte an der Tür geklingelt. Ja, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Nee. Wenn man hier runterfällt, landet man unten auf den Belüftungsgittern, da bleibt nur noch Gulasch übrig. Ja, das ist nochmal ein Wort zum Montag. Riesenkäfer und Selbstmord gefährdete Cliffhanger. Jesus Maria. Das hier alles bei dir, Rüdi. Ja, jetzt weißt du, wo du wohnst. Ja, ich lese sowas ja nur in der Zeitung. Geht's dir gut? Ja. Ich mach keine Klimmzüge. Ich mach's vielleicht am Fenster Sims, aber dann von innen. Also, du hängst dich dann nur raus, ne? Oder was? Nee, von innen halt. Am Fenster Sims? Ja. Ah, okay. Der hat ja zwei Seiten. Eine Außenseite und eine Innenseite. Aus den Knien, oder? Genau, ja. Gut. Ja, gut. Das ist auch ein knackiger Kerl, ne? Das sagt der knackigste Kerl hier in der Runde. Im weißen Anzug habe ich dich gesehen, da warst du aber hier, hallo. Ja, mein Lieber. Ja, die war halt, das war dein Anzug und der war mir etwas zu eng, das hat meine Geschlechtsteile etwas zu weit hervorgehoben. Ja, das tut mir leid. Ja, ja, ich kann nichts für deine großen Geschlechtsteile oder für meinen schmalen Körper oder für mein kleines Geschlechtsteil, wer weiß das schon. Aber wenn ich dich sehe, dann muss ich immer dran denken, dass du ja beruflich irgendwie auf Bäume kletterst und mit der Kettensäge in der einen Hand nebenberuflich noch. Ja, und ja. Irgendwie dann irgendwie Bäume töte. Nee, du machst so kürzer, ne? Manchmal helfe ich ihnen auch, manchmal töte ich sie. Ja. Aber kommt noch nicht so häufig vor. Da gibt es auch bessere Profis als mich. Ja, wenn ich mal Zeit habe, dann will ich dir gerne mal mitgehen. Dann machen wir so eine Fotosession. Ja, können wir gerne machen. Mhm. Mit Interview. Ja, kann ich nur empfehlen. Da kann man einiges erleben, wenn man Thomas Bäume fällen geht. Das ist immer sehr lustig. Ja, Gott sei Dank habe ich eine Haftpflicht. Nee, es ist wirklich mal passiert, dass ein Baum mal dann gefallen ist, wo er nicht sollte. Aber bisher nur einmal und der Dirk war live dabei und dann hat es dummerweise nachbarschaftlich ein Spielgerät erwischt. Und das war nicht so rosig, weil... Für die Kinder drauf, oder was? Ja, ich glaube, meine Gewinnspanne war damit dahin. Aha. Hätte es nicht die Versicherung übernommen, dann... Ja. Genau. Ja. Zum Glück habe ich rechtzeitig die Reißleine losgelassen, sonst wäre jetzt eine Hand weniger. Oder der Dirk wäre mit über die Mauer geflogen, das hätte auch passieren können. Ja. Aber wir haben ja Übung. Bei sowas muss man immer eine Videokamera dabei haben oder so das Handy mit Videofunktion, damit man das dann auf YouTube stellen kann, da kriegt man einen Haufen Klicks. Das passiert ja heute häufig genug, ne? Muss man ganz ehrlich zugeben. Ja. Letzten Endes, dass du irgendwas tust und dir gar nicht bewusst bist, wie viele Leute so ein Handy dabei haben, mit denen mittlerweile filmen können und es direkt eine Minute nachher im Netz stehen haben. Ja. Also man sollte sich überlegen mittlerweile, was man tut oder nicht oder wer man sein möchte oder nicht. Also das ist schon famos. Also von dir gibt es auch schon ein paar YouTube-Videos oder was? Ja, einige. Ja. Einige. Mhm. Aber ich lasse mir die bezahlen. Ja. Das ist ja klar. Ja. So, spielen wir noch was von eurer neuen Platte oder was anderes? Nö, ich will sagen, erstmal was anderes. Was anderes? Ich habe dann auch mal Heimatglück, wenn du das haben, oder? Ach, du willst Heimatglück hören? Durch kann man suchen, aber ich, wie gesagt, Heimatglück ist eine geile Band, aber so richtige Hits fallen mir jetzt gerade von dieser Band nicht ein. Ne? Wir wollen dich auch nicht nötigen, wir wollen es nur die nachsagen lassen, nachher weiß, wir hätten nicht ist, erwähnt. Es ist eine Hamburger Band, glaube ich. Ja. Ne? Also man muss ja auch betonen, wir spielen mit Heimatglück, nicht Heimatglück mit uns. Ne? Heimatglück. So, mal gucken, was da los ist. Heimatglück. Können gebratene Tauben fliegen, habe ich da, und 2 Stück in einer Packung. Ja. Was ist denn das hier? Soundboard. Habe ich die mal aufgenommen? Müssen wir gucken. Bla bla bla bla bla bla bla. Ja. Da ist ja. 40 Sekunden, 5 Sekunden länger. Ja, soll man das hier spielen? Nee, da, ich weiß nicht, ob das, das so. Schau mal, welche Platte älter oder jünger ist, ne? Da steht kein Datum dabei. Ich finde, Blind klingt irgendwie toll, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ja, das ist von 2003, also die gibt es schon ziemlich lang. Ja. Spielen wir einfach mal ein kurzes Lied. Frühstücksei, ja. Ja, das klingt doch mal ganz gut. Passt ne? auch zum Montag. Zum Montag. Das ist ja nur bei der offiziellen Bermuda-Funk ja, Mittwoch ausgestrahlt. Mittwoch ist das Frühstücksei. Ist Mittwoch, Thomas. Genau. Aber es soll ja jeden Tag, sagen wir. Jeden Tag sollen wir Frühstücksei. Kein Frühstücksei essen. So, Heimatglück, Frühstücksei von der 2 Stück Packung, Stück in einer Packung. Fertig. Vorbei. So. Ja, im Chat werden sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen gewünscht, aber hier, ja, die Gäste hier haben Vorrang, die jetzt hier sitzen. Ja. Und der Dirk hat sich jetzt gerade was von Notgemeinschaft Peter Pan gespielt. Die haben eine neue Platte draußen, die diesen Monat oder letzten Monat auf jeden Fall rauskam. Ich weiß. Und, was? Und die haben noch nicht für eine Tour angefragt. Dirk, was ist das? Nein, Verzeihung. Muss jetzt sagen, Dirk hat eine besondere Verbindung zu denen. Das haben wir, glaube ich, schon mal letztens erwähnt. Und, warum? Ich habe es erkannt. Das sind einfach Freunde von mir aus Hamburg. Ja, und du kennst die neue Platte noch gar nicht? Ja, genau. Das sind gute Freunde. Ja. Ja. Das war nur die Geschichte, wo wir angesprungen sind. Das war nur Gemeinschaft. Ja, genau. Ja. Wo wir angesprungen sind da mit der Kiste. Da haben wir dann, wo der Ritchie und ich hier saßen, haben wir einmal kurz drüber gesprochen. Der Dirk organisiert Konzerte in Köln. Ich? Wo Nein. alles? Hm? Nein. Nicht? Nein. Nein. Der Dirk macht Sound. Du machst Sound. Mische ab. Ach so. Ja. Okay. Ja. Nee, weil das ja immer interessant ist für auswärtige Bands, die gerne mal in Köln spielen wollen. Die suchen ja immer händeringend irgendwie nach Auftrittsmöglichkeiten. Ja, einfach E-Mail an Sonic Ballroom. Klar, der dürfte 2016 auf jeden Fall irgendwann mal als Vorband spielen. Irgendwann wird es klar. Ja, wobei, nein, ich glaube gar nicht. Also ich glaube mit der Vorband-Geschichte, das klappt sogar eher als man denkt. Also das soll man gar nicht jetzt meinen. Die haben öfters mal dabei, ne? Ja, die haben viele Konzerte da, aber die suchen durchaus Bands, die da auch als Vorband dann spielen wollen. Und das ist ja auch, wie gesagt, auch eine dankbare Geschichte in der Regel im Ballroom. Flock, hast du da Ahnung von? Du bist ja immer da an der Kasse da im Sonic Ballroom. Ja, also normalerweise ist das kein Problem. Man muss nur das auf die Sonic Ballroom Webseite gehen, das Kontaktformular aufrufen und dann kann man sich da bewerben, sage ich jetzt mal so. Ne? Also sie werden auch gelesen. Ja, die Sachen, auf jeden Fall. Sicher, die werden alle gelesen. Ja, ja, ja. Ja. Ich hatte jetzt noch eine Anfrage von der Band aus Düsseldorf. Ich kenne den Schlagzeuger persönlich. Und der würde sich auch tierisch freuen. So. Und ich habe dem halt gesagt, mach das über das offizielle Kontaktformular. Die müssen halt dann abwägen, was ist denn ihr Musikstil? Mhm. Zu was für einer Band, Hauptband oder so passt das dann? Und das wird schon berücksichtigt. Mhm. Ja. Also ich glaube, irgendwas solltest du denen schon liefern, dass sie halt mal reinhören können, eben damit die ja, einschätzen können. Link reicht ja, ne? Irgendwie auf Bandcamp-Seite oder sowas. Genau, oder, ja, ja. Wenn sowas vorhanden ist oder halt sonst was rübersenden und dann sollte das schon was funktionieren, gegebenenfalls. Mhm. Ja, aber ist keine Seltenheit. Ja, gut aufgepasst hier. Ja. Notgemeinschaft Peter Pan, mal gucken, wann die das nächste Mal in Köln spielen. Müssten jetzt eigentlich auch dann eine Tour machen, wenn sie eine neue Platte haben. Hoffentlich bald. Ja, so viel ich weiß, spielen die im Club Scheiße. Das kann gut sein, ja. Hat der Nils mir erzählt. Ja, da passen sie auch gut rein, haben sie auch letztes Mal gespielt, glaube ich. Nee, letztes Mal waren sie ja im Ballroom. Ah ja, da sind Ballroom. Wir ja dann für Gesamtscheiße Scheiße eingesprungen. Ja. Und direkt am nächsten Tag auch noch mit nach Frankfurt in die Au gefahren. Stimmt. Habe ich doch eben gesagt. Ja, wie? Das war mit Contra Real und Notgemeinschaft Peter Pan. Ja. Wo wir den Noteinstieg hatten. Der, der Anruf unter der Dusche quasi vom Dirk und der Olli Leverkusen. Leverkusen, Fail, Over, was auch immer, Absturz, trotzdem noch rechtzeitig zum Konzert. Ja, das Mülheim Asozial. Muss ich ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, ich habe 37 Grad Fieber, ne? Also 37 Grad. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir von dieser Platte spielen sollen. Ich würde mal einfach sagen, ich spiele mal ein Lied unter 3 Minuten, weil ich habe die Platte zwar schon 3-mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, welches Lied was ist. Auf jeden Fall denke ich mal, ist alles irgendwie gut. Ich denke mal, Tellerrand. Sieht ganz gut aus. Ist das jetzt von der neuen? Das ist von der neuen, ja. Okay. Ne? Also sozusagen hochexklusiv, weltexklusiv hier bei Pogo Radio und bei punkrockersradio.de. Von der Platte Dirigenten, Dompteure, Diktatoren. Und Herr Blömann, Ihre Lieblingsfarbe? Grau. Aber nicht so grau, mehr grün-grau. Ins Bräunliche. Eine Art braun-grau mit grün. Ein braun-grün-grau. Es schadet auch nichts, wenn es ein bisschen ins Bläuliche hinüberspielt. Hauptsache, es ist grau. Braun-grau. Es könnte auch etwas rot mit anklingen. Ein braunrot. Also ein grünlich-blaues braunrot-grau. Aber im Ganzen grau. Kurs geht, der Beweis im Umkehrschluss, dass der Punkrock nicht versteht. Die zwölkische Gerede, das Täter schnell zu Opfern macht. Die nächste schwule Zänke, als lesbisch Mutter ausgemacht. Wenn's egal ist, mit wem man sein Bier besser entstringt, stört man sich auch nicht dran, was ein Krawallbruder so singt. Zerstören. Wir haben keine Zeit verloren. Was wollt ihr eigentlich hier? so während ich Bier holen war, da hatte ich irgendwie, war irgendwas mit Szene-Diskurs oder sowas, ne? Mit dem Text da, ne? Ging so irgendwie. Szene-Diskurs? Ich war gerade. Hast du zugehört? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ah, das ist ja echt mal wieder hier. Super. Dirk, hast du zugehört bei deiner Band von deinen Kumpels? Ja, du hast recht, da war sowas, ja. Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch noch sagen können. So gut habe ich auch noch zugehört. Da war noch was. Ja, da war noch was, ja. Da fällt mir was ein, ne? So einer aus der so zwei Generationen unter mir wollte von mir wissen, irgendwie, was eigentlich jetzt mit diesen Pöbel und Gesocks los ist. Ob das jetzt eine Grauzonenband ist, ob man mit denen spielen darf, weil irgendwie, glaube ich, der Bernie will irgendwie so ein Konzert machen. Festival oder was? Ja, also die spielen auf jeden Fall beim Bernie auf dem Festival am, ich glaube, 6.6. ist das, im Jugendpark in Köln. Genau. Ja. Und wie gesagt, da hat mich halt einer gefragt, so der halt 21 oder sowas war und wollte halt von mir mal so wissen, was ob man da, ob das jetzt eine Grauzonenband ist oder ob das jetzt da Willi Wucher, ob der jetzt böse ist oder so. Ich würde die Frage an den Flock geben. Hast du da irgendwas gehört? Gehört habe ich ja jetzt nichts, aber ich stehe dem Ganzen etwas zwiespältig gegenüber, so gerade so Bands, ach, ich mag da nicht mehr, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich radikalisiert habe oder zu politisch bin so, aber dieses ganze oberflächliche Punkrock-Ding in Anführungszeichen so, das gefällt mir einfach nicht mehr. Ich finde, Bands sollten eine Aussage haben und nicht nur über Saufen singen und so. Ne? Ist mal ganz schön, so ein Lied dazwischendurch, aber da sollte auch irgendwas dahinter stehen. Ne? Und jeder, der den Wucher vielleicht ein bisschen kennt, weiß, dass er früher über Bodychecks gespielt hat. Auf Rockorama Records ist die LP rausgekommen. Ja, das ist, war in den 80ern. Ja, ja. Das war noch während dem kalten, also sehr, sehr lange her. Nee, ich erinnere mich aber trotzdem immer noch an ein Stück, da, das heißt so, hey Punk, fließen muss dein Blut, an Arbeit und Fußball kein Interesse, alles was du brauchst, ist Bau auf die Fresse. Geht mir halt nicht mehr aus dem Kopf raus. So. Ja. Und deswegen stehe ich diesen ganzen Sachen ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Rechter ist oder so, oder auch die Band oder so und auch die Leute, die sich das anhören. So, wir haben selber damals im Mauwald, das war ein besetztes Haus in Köln, haben wir Beck's Pistols auch gemacht und veranstaltet. Obwohl du damals ja schon gewusst hast, Bodychecks und hin und her. Richtig, ja. So, ne? Aber da hat man das auch noch nicht so eng gesehen. Ich sage jetzt mal, mit dem Alter wird man auch weiser. Und ich hinterfrage jetzt viel mehr Dinge, wie ich früher gemacht habe. So, ne? Und ich weiß nicht. Also ich würde, ehrlich gesagt, von mir aus würde ich kein Konzert veranstalten mit diesen Bands. So, ne? Also das ist so meine Meinung. Muss man dazu sagen, der Willi Wucher ist, glaube ich, schon fast schon um die 60, oder? Geht schon in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. So. Aber könnte so ungefähr drin sein. So, ne? Um die 60 sein, ja. Und das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, vor 10 Jahren, da war er irgendwie schwer krank, schon auf der Bühne gestanden mit dem Leberschaden und war so kurz vorm zweiten, dritten Herzinfarkt. Bypass-Operation hin und her, Olli. Ja, also ja. Was mich dann noch, also da spielt ja auch noch Kotzreiz, die mit K am Anfang So. Mhm. Und die sind mir vollkommen unbekannt. Ich höre mir... Ja, die haben halt vor 10 Jahren eine Platte rausgebracht, die sind auch so eine Ruhrpott- Band, die halt jetzt nicht wie Kotzreizwitz. Nee, du verwechselst was. Die Kotzreiz, die du meinst, die schreiben sich mit C. Ja. Und die Kotzreiz aus Berlin, die lustigen Buben, ne? Das sind, die schreiben sich richtig wie Kotzreiz, also wie man es halt, wie es im Duden steht. Und die Kotzreiz schreiben sich mit C und dann mit AI. Ja. Ja. Also auf jeden Fall habe ich mir dann sagen lassen, dass die auch so irgendwelche, ich sag jetzt mal, seltsame Texte haben, wo es doch dann so in Richtung deutsch-national geht. Naja, sagen lassen ist immer so eine Sache, ne? Ja gut, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann nur sagen, dass ich Leute von Auweia kenne und die sagen, haben zu mir gesagt, ne, mit denen spielen wir nicht zusammen, weil halt das... Ja, aber das ist aber wieder, immer dieses Gerüchte-Dings, immer das Gerüchte-Dings, ne? Also ich habe die im Sternhagel damals gesehen, Kotzreiz mit C. Das sind jetzt nicht gerade die hellsten Sterne im Firmament, aber das sind jetzt, glaube ich, jetzt keine bösen Menschen. Ne, das will ich denen auch nicht unterstellen. So, ne, aber Und ich finde es auch falsch, so Leute dann immer gleich auszugrenzen. Und dann irgendwie, wenn sie jetzt so irgendwie über das singen, was sie halt können, über Saufen und über Party feiern. Ja. Na, man muss ja nicht irgendwie gleich kapieren, was jetzt mit G7-Gipfel und hin und her da irgendwie abgeht. Aber, ne? Ich finde, mir fehlt da bei manchen halt so eine klare Abgrenzung. So, ne? Ja. Dass man auch dementsprechend Ansagen macht, beziehungsweise sich klar positioniert, damit nicht irgendwelche Deppen auf den Konzerten auflaufen. Ja. So, ne? Ja, und das, ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Deswegen, ich will ja nichts Böses sagen, so, aber vom Vorfeld, ich weiß, es wird immer viel geredet, so, ne. Also ich kann nur dazu sagen, also ich finde jetzt, man darf das alles nicht so eng sehen, außerdem sind ja alle lockere Typen und ich finde die, ich habe nämlich ein Lied ausgesucht von Pöbel und Gesocks, nämlich Picobello. Ich finde es einfach eine witzige Partyband, die man einfach mal so unbedarft mal anhören kann, ohne jetzt irgendwie jetzt ins Grübeln zu kommen. Und da spielen wir jetzt das Lied Picobello. Das waren Pöbel und Gesocks und Picobello. Ja, und der Schimmelfotz, der gerade im Chat ist, der hat uns gerade jetzt hier Lyrics geschickt von Kotzreiz. Ah ja, denn wir sind stolz, stolz und stark, wir sind die Elite, stolz, stolz und stark, niemand kriegt uns klein, stolz, stolz, stolz und stark, wir machen, was wir wollen, stolz, stolz und stark, wir sind aufrecht stehen und aufrecht gehen, bla bla bla. Ja, also ich meine, das mit dem Stolz, Stolz, Stolz, das ist schon, ja. Kann man sich auch sparen. Kann man sich sparen. Ja. Kann man so oder so auslegen, aber. Ja, also ich meine, Stolz, naja. Kann man sich sparen. Wie gesagt, aber wenn man jetzt dann so den Bogen schlägt, wir haben jetzt mit, ja, im Grunde genommen schon so ein bisschen politischen Bands auch zusammen gespielt, sind selber jetzt keine Band, die jetzt konkret politische Texte irgendwie in ihren Songs verwendet und arbeiten halt gerne auch so ein bisschen mit dem Spaß an der Sache, den wir einfach haben, wobei ich das schon eine ehrliche Geschichte finde, also wir machen es einfach gerne, das ist schon mal so der Hauptanreiz für uns. Und ich glaube, dann aber auch immer mit einer Portion Ironie und Selbstironie verpackt. Und sowas finde ich durchaus auch vertretbar, sei es in dem Genre oder in welcher Musikrichtung auch immer. Glaube ich, kann man auch damit ganz gut leben und spricht damit eben auch Leute an, hoffe ich zumindest mal letzten Endes. Wobei, glaube ich, dann die Ausrichtung selber in unserem Falle auch ganz klar ist, denke ich mal. Ja, schön gesagt, ne? Ja, was willst du? Nein, wir spielen jetzt einfach mal ein Lied von euch. Wirklich, wir spielen jetzt einfach mal ein Lied von euch, oder? Genau, Atom-Toll-Duett. Weiß nicht. Atom-Test-Duett, genau, so wurden wir noch darauf hingewiesen von unserem Bassisten. Dann spielen wir das doch einfach mal, ne? Ja, wunderbar. Ja, ich schieb's mal hin. Gruß an Olli, falls er das hören sollte. Du Ja, Schimmelfotz hat jetzt gerade den Chat verlassen. Der hier die wunderbaren Lyrics von Kotzreiz rausgefunden hat. Ist jetzt raus? Ja, das ist raus, ja. Mhm. Vielleicht heißt es jetzt Affenfaust, ich weiß es nicht. Ja. Ein Kommentar. Okay. Ja, Atomtest-Duett von Tiptop auf der neuen Platte. Am 15. zu sehen im Limes. Im Limes, genau. Ja, während mit ich ja irgendwie im AZ rumhänge und da mir What We Feel anschaue mit Schmutzstaffel und irgendwie noch eine Band. Warte mal, ich habe die sogar hier rausgesucht. The Forgotten Youth. Die spielen da auch noch. Also ich gehe ja eigentlich wegen Schmutzstaffel hin, nicht wegen What We Feel. Obwohl. Schmutzstaffel, ja. Sehr geil. Kann ja. Ich nur empfehlen. Ja. Flock will aber wegen What We Feel dahin. Ja. Ja, ich stehe nicht so auf Hardcore, ne? Deswegen. Also. Doch, Hardcore ist super. Ja? Ja. Ja, es geht mir da halt um, dass, wenn eine Band, eine russische Antifa-Band hier spielt, sollte man die auch unterstützen, weil die haben es schwer genug da drüben. Dank der ganzen nationalistischen Kacke, die da abläuft, so werden ja immer mehr Leute da reingezogen in, weiß ich nicht, Ausgrenzung, Diskriminierung, so ist ja, glaube ich, noch viel schlimmer vertreten und an der Tagesordnung wie hier, so. Also wenn du da in, ich sag jetzt mal St. Petersburg oder sonst wo, ein bisschen asiatisch aussiehst, musst du schon Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen. Die Leute haben es da echt nicht leicht, so. Wobei die Asiaten ja ihre Kinder dahin schicken, um da zu studieren. Ja, das habe ich auch noch gesehen. Wie gesagt, die. Wobei die auch eher zusammenhängen. Antifa-Arbeit in Russland stelle ich mir schon sehr schwer vor. Das ist, da spielt man mit seinem Leben teilweise. Ja, nicht so wie bei uns in Deutschland, wo man bezahlt wird, wenn man auf eine Antifa-Demo geht, ne? Ja. Nee, ja. Die Verhältnisse sind da ganz anders gestrickt. Ja. Ja. Auch die Grundhaltung ist, glaube ich, eine ganz andere. Ja, ein Kumpel, der in Russland gelebt hat, der hat mir erzählt, da wird man halt als Punker auf der Straße, kann es so sein, dass man erschossen wird. Ja. Und passiert halt nichts. Ist dann passiert, ja. War es das? Ja. Ja, okay. Ist halt ein Punker erschossen worden und kein Mensch. Tja, jetzt haben wir aber hier ernste Themen angeschnitten, muss ich mal sagen. Ja. Komisch. Liegt das am Alkohol? Ja, vielleicht. Dass wir uns jetzt dem so hingeben oder ist das, weil wir die ganze Zeit von Krankheit und Tod sprechen? Was ist denn los heute? Ich weiß es nicht. Das ist ja schön. Also ich meine, es ist heute der wärmste Tag in diesem Jahr, ne? Ja, kann es sein, 27 wir Grad. Blasen hier Trübsal. Also ja. Ich meine, ist ja nicht verkehrt, die Themen zu erwähnen. Aber ich bin gerade so ein bisschen, ich denke so, Mann, das zieht mich jetzt wirklich. Ja? Ich denke da jetzt drüber nach. Dass ich dann jetzt irgendwie runterziehen lassen, komm, Prost. Nein, nein. Kriegen das irgendwie wieder aufgefangen. Ja. Also zwei sehr zu empfehlende Konzerte quasi am Wochenende, das kann ich schon mal sagen. Und Flock, du hast mir auch erzählt, da läuft ein Film, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, im AZ vorher noch. Im AZ läuft vorher ein Film über die russische Antifa-Arbeit und natürlich mir sehr interessant. Ich hoffe mit deutschem Untertitel hoffentlich. Als sie vor ein paar Jahren auf dem Bauwagenplatz an der Krefelder gespielt haben, haben die auch schon einen kleinen Film vorher laufen lassen. Und da waren wirklich erschreckende Szenen dabei. Ich weiß nicht, was sie jetzt, was für ein Film das ist, so, aber ich denke mal, das wird sehr interessant werden. Mhm. Also sollte man sich reinziehen. Auf der Webseite stand irgendwie was, dass die Band irgendwie umstritten ist. Und trotzdem steht irgendwie, hast du es gelesen da irgendwie bei der Veranstaltung bei Facebook, ne? Hab ich nicht so. Steht irgendwie dran, ja, obwohl What We Feel wegen ihrer Antifa-Arbeit umstritten ist und viele Diskussionen da irgendwie gibt und führen wieder pro und contra, keine Ahnung. Trotzdem spielen sie da, weil sie halt davon ausgehen, dass die Leute selbstständig denken können und sich ihre eigene Meinung bilden können. Aber jetzt in Bezug auf eine russische Gemeinde. Ja, ich habe keine Ahnung, das wird nicht ausgesprochen. Gemeinde hier oder es wird nicht, Russland, nee, es wird oder? Nicht ausgesprochen, um was es da geht. Dann sind wir ja wieder bei der Gerüchteküche. Ne? Ja, genau. So ja, es hätte sein können, dass du ein bisschen hab ich nichts mitbekommen. Mehr Ahnung davon aber, hast. Ja. Da jetzt zu spekulieren, dann wären wir jetzt hier bei N24. Nee, deshalb wollte ich ja von dir wissen, ob du mehr davon weißt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht von manchen Leuten Kritik da deswegen gibt, weil die halt auch aggressiv, glaube ich, auch den Kampf mit diesen Leuten suchen, so, und nicht so von wegen, wir machen jetzt hier eine Lichterkette oder sowas, ja, ne, sondern die gehen halt rein. Ja. Und das gut, muss man dann auch im Kontext sehen, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht deswegen so, manche Leute wollen ja lieber alles mit Worten regeln, aber irgendwann ist nochmal der Zeitpunkt erreicht, wo man da nicht weiterkommt. Ja. So, ne? Es ist auch so, also wenn ich irgendwie russische Band spiele, dann heißt es immer, oh, das sind aber Nazis, ne? Oder sowas ähnliches, ne? Oder, ne? Also man muss immer irgendwie aufpassen, wenn man aus Russland irgendwie, wenn ich denke, oh, das klingt ja cool, ne? Das ist eine coole Band. Ja, wobei jetzt Distemper sagt ja auch was. Distemper sagt man auch was, cool, das, super cool, ja. Ja, oder hättest du jetzt niemals irgendwie ansatzweise den Verdacht, dass die jetzt irgendwie. Nee. Die spiele ich auch ohne mit der Wimper zu zucken, ne? Aber irgendwie letztens habe ich irgendwas gespielt, irgendwas total. Ja, genau, eine Band. Nee, ich hab ein Video gepostet von einer. Russisch, also die kamen irgendwie aus hinter Russland, was ist denn da, irgendwie Baikalsee. Die kamen da irgendwo aus einem Kaff am Baikalsee irgendwie und haben in den 80er Jahren ein Konzert gemacht, ne? Und das war total kranke Scheiße, ne? Und irgendwie so mit Anarchieflagge und was ich alles. Und dann hieß ja irgendwie, ja, die sind aber jetzt inzwischen irgendwie Nazis, bla bla. Ne? Ja. Aber auch wieder ein Gerücht. Ja, klar, er hat ja jemand drunter gepostet, ne? Ja. So besserwisserischer Weise, ne? Also ja. Hauen wir jetzt mal querbeet gefährliches Halbwissen raus und gucken, was passiert. Ja, genau. Ja, und aus diesem Grund, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich habe ja eine russische Band, wo ich auch nicht so viel Informationen habe, aber ich finde sie auf jeden Fall musikalisch sehr interessant. Die heißen, also ich weiß nicht, wie es auf Russisch heißt, auf Deutsch heißt die Abkürzung PTVP und das Lied heißt Zertja. Что-то покурил, выпил и идет. Сам не знает, как, слишком много пьет. Говорит, плевать. Дурочка сидит на скамейке и думает, что ей хочется любви. Это значит нет. Это просто достает невозможность изменить. Сердца у лава-бам, сердца. Сердца у лава-бам, такие разбитые сердца. Иностранцы пьют водку абсолют, чем-то говорят, а потом идут в дорогой отель. Девочка сидит на скамейке и думает, что ей хочется любви. Это значит нет. Это просто достает невозможность изменить. Сердца, ла-ла-бам, сердца. Сердца, ла-ла-бам, такие разбитые сердца. Хочешь совсем, забери мое сердце. Ты уходишь совсем. Ja, PTVP heißt die Band. Und ja, Thomas hat jetzt die Gitarre entdeckt und will jetzt irgendwas ins Mikro reinsprechen, ja. Aber nur mal dahingestellt, jetzt haben wir gerade festgestellt, Hirntod haben wir schon mal live gespielt. Ja. In einer sehr guten Qualität, ne? Ansonsten wird es schwierig, das nochmal zu toppen, eigentlich. Ja. Aber wir können alles versuchen, fällt uns ja nachher noch was ein. Wir können jetzt mal das Hirntod-Lied laufen lassen, das hier letztens gespielt. Ja, wir können das einfach mal spielen, oder? Das letzte Mal, ne? Ja, das sparen wir unheimlich viel Energie. Eine sauberste Aufnahme. Ja. Wunderbar. Da muss ich das Mikro nicht an die Gitarre halten und so. Genau. Und dann auch noch an meinen Kopf. Ja, das spielen wir jetzt einfach und ihr denkt jetzt einfach, wir würden das jetzt hier, oder der Thomas würde jetzt hier das live spielen. Es tut so, als würde er das jetzt live. Ich kann ja pantomieren. Mimen? Ja, der Olli hat auch noch mitgesungen. Zweite Stimme. Pantomieren. Genau. Ja. Ich pantomimiere. Ja, genau. Jetzt. Ja. Wie ging nochmal Hirntod? Ah ja, so. Musik. hat gelitten unter jedem einzelnen deiner Lebensabschnitte. Und es tut mir leid, dir die Diagnose mitzuteilen. Dein Gehirn ist nicht mehr da, es ist alles nur noch Brei. Du bist so hirntot. Nach dem tausendsten Sonic, Kettenfett, war die letzte deiner Hirnzellen irgendwie weg. Und es tut mir leid, aber du bist nicht mehr der Alte. Und ich kann dich nicht mehr mitverwalten, du bist hirntot. Ja, das war Hirntod hier live, ja. Ja. Applaus. Ach, mir ist ganz warm. Super, ja. Was für eine hervorragende Qualität. Das haben wir gut gemacht. Wenn wir das jetzt auch noch in Stereo aufgenommen hätten. Ja, nee, ja. Die nächsten Songs nehmen wir dann alle hier bei dir in der Bude auf, Mono. Ja, oder das Akustikalbum dann. Ja, wir bei genau. Dir auf, genau. Ja. Eine wundervolle Idee. So, was machen wir? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, wo keiner was zu sagen weiß gerade. Ich grüße mal gerade Ori und Simone, die hoffentlich gerade zuhören. Viele Grüße. Mhm. Welche Simone? Ori weiß ich ja. Ihr kennt Leute. Ich überlege gerade, was ich spielen weiß könnte. Ist Ori auch von Simone? Ich könnte mal was spielen von... was könnte ich denn spielen? Ah, was ich mir letztens überlegt habe, was wieder bei mir irgendwie im Random-Betrieb lief, das war die Band... wo habe ich sie denn? Selfmade Millionaires. Scheiße, was sind sie denn? Kennt ihr die Band Selfmade Millionaires? Ich persönlich nicht, ne? Ne? Du? Das ist eine Kölner, die unterschätzteste Kölner Band aus den 2010er Jahren. Mhm. Die haben sogar eine CD gemacht und da hat der Berten mitgespielt, den kennst du vielleicht. Und die Nathalie hat gesungen. Ich kenne auch nicht. Ne, die hat Schlagzeug gespielt. Und ja. Ich kenne noch nicht mal die 2010er nee. Jahre. Ja. Ja. Der war mir völlig neu, der Begriff. Wie heißt denn das dann? Ja, weiß ich nicht. Ja. Sind wir schon so weit? Die 10er Jahre. Sind wir schon so weit? Nee, 2010er. Die 2000er Jahre waren das. Die Nullerjahre. Die Nullerjahre. Okay. Ja. Das macht ja fast schon Sinn. Ja. Selfmade Millionaires. Besser als ich dachte. Eine der unterschätztesten Bands, und die waren so unterschätzt, die haben mal eine CD rausgebracht und der Berten hat dann irgendwie die CD irgendwie im Suff irgendwie an. So an der Bahn, am Bahnhäuschen liegen lassen, so am Warte, ne? Mhm. Da, ne, an der Haltestelle. Am nächsten Morgen ist er vorbeigelaufen, da lag die immer noch da. Das hat ihn deprimiert. Das hat ihn sehr deprimiert, ja. Ja, das Lied heißt Cäsar plant das zweite Quartal und die CD heißt Fordern zum Wettstreit. Kannst du dir sicher sein, mein Tag ist eh versaut. Mir doch egal, wenn du mich fürchterlich verhaust. Die Verschrammen machen auch nichts, sie gehen unter in meinem Schmerz. Du alleine wirst jetzt leiden, wirst du zittern, wer heute merkt. Und dann kommst du mir blöde mit deinem Scheißgesicht. Du machst dich mal schlau beiseite. Und riecht es mir zum Verzicht. Und ich hau dir sowas aufs Maul. Ich kann dich durch die Wand. Und ich du bist viel größer, doch ich hab heute keinen Verstand. Und für jeden blöden Scheißer kriegst du alleine rein. Und mir geht es schon viel besser, brauch mir nicht verzeihen, nicht verzeihen. Ja, der Hoshi hat's mal wieder, der ist mal wieder im Chat aufgetaucht, wie hier. Die Feuerwehr und hat geschrieben, dass Achim ja von Supernichts Gitarre gespielt hat und dass Sascha von Commander Petermann hat Bass gespielt. Jetzt frage ich mich halt, was hat denn der Bertin ja jetzt eigentlich gespielt? Hat er überhaupt mitgespielt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mit der Band damals auch ein Interview gemacht für Pogo Radio und das ist aber schon sau lange her. Da wird auch gerade gefragt, ob jemand noch Bluthusten kennt. Ja, die kennen wir auch noch. Ja. Ja. Oh ja, was? Ja, der Dad von Bluthusten. Der ist jetzt nach Norwegen ausgewandert. Ich hoffe, es geht ihm gut da drüben. Heul mit den Wölfen. Ja, vielleicht hört er das was, ja sogar. Zeugenschutzprogramm oder was? Nee, ich weiß nicht. Der hatte einfach keinen Bock mehr, glaube ich, auf hier. Und ich glaube, Bluthusten ist hier bei vielen Leuten auch nicht auf so großen Anklang gestoßen. Ja, die haben ja mal in Mannheim gespielt und da haben sie sich irgendwie ziemlich arrogant verhalten. Auf jeden Fall kamen sie nicht gut an. Ja, ja. So. Also der Dad ist eigentlich ein netter Kerl so und der lebt ja jetzt wirklich als Eremit, kann man schon fast so sagen. Ja, wenn man sozial nicht kompatibel ist, dann ist es, glaube ich, am besten, man zieht nach Norwegen Fjord oder wie das Ding auf jeden Fall geht es ihm gut da. Ja. So. Ja. Der fährt da mit dem Motorschlitten durch den Schnee und gut ist so. Ja. Oh. Schön. Ja, der Dad macht jetzt meine Ich-Fotos, schreibt der Hoshi. Wahrscheinlich. Ja, stimmt, der macht viele Fotos. Diesmal an diesen Hoshi. Hoshi, bitte komm doch mal in die Sendung. Du weißt so viel, du hast so viel Ahnung und du kennst dich so gut aus und du hörst jedes Mal zu. Komm doch hier einfach mal vorbei. Das ist die Seite, die andere Seite von dem Chat. Ja, hat es sich Nur empfehlen, auf jeden Fall. Hat es sich erspielt. Machen auch Weiher jetzt Elektro, wird er gerade gefragt von der Firma Wutausbruch. Weiß ich das? Keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Ja, wahrscheinlich, vielleicht. Ne? Hat sich einer irgendwie so ein elektronisches Gerät gekauft, jetzt macht er Techno. Machen ja viele. Ja, Elektro. Ja, machen viele. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch ein bisschen und dann ist die Sendung auch vorbei. So sieht's aus wahrscheinlich. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Zwei, drei Minuten. Ja. Haben wir noch was zu sagen, außer dass wir jetzt nochmal darauf hinweisen, dass am Freitag Liebes Heimatglück spielt ab 20 Uhr. Ihr habt halt echt starke Konkurrenz. Vorher ne? 20 Uhr mit dem AZ meinst du jetzt? Ja, wir haben starke Konkurrenz. Das müssen wir Konkurrenz jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber der Laden ist jetzt auch nicht groß. Also ich meine, Liebes ist nicht groß. Nee, Liebes ist nicht groß und es gibt ja auch noch Leute, die auf der falschen Rheinseite wohnen und die auch nicht irgendwie wissen, wo sie hin sollen an dem Abend. Die können auf jeden Fall ins Liebes gehen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der nicht weiß, wohin soll. Ist auch gut für Leute, die samstags arbeiten müssen. Ne? Die können dann irgendwie früh ins Bett und haben trotzdem noch was erlebt. Ja. Das finde ich immer sehr gut. Und was? Ne? Ja. Das darf man ja nicht so verkennen. Druckbetankung Deluxe. Ja, auf jeden Fall. Ohne geht's ja gar nicht. Ja. Weiß Bescheid. Ne? Ja, ich weiß Bescheid. Weiß, wovon wir reden. Gut, gut. Ach ja, Rüdi. Ja, das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunkel. Ich bedanke mich bei Dirk, bei Thomas und bei Flock, dass ihr hier wart. Wenn heute nicht der 13.5. ist, handelt es sich um eine Wiederholung und verantwortlich für die Sendung ist Rudi Himmelsberger. Und jetzt läuft noch ein schönes Lied von was? Sagen wir mal von spielen wir mal was von spielen wir mal einen Klassiker von Scooter. Pet Shop Punks. Also No Mai heißt das Lied. Es erschien damals Dunemols 1980 irgendwie auf dem Peace and War Sampler. Eine italienische Band. Und das läuft jetzt. Ja, tipptopp und bis Freitag dann, ne? Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Sempre quello che tu vivi, è giusto devi morire. Se cerchi le loro armi, nella lotta con te stesse vai, è quello che vuoi. No, no, mai. È quello che vuoi. Si aggirano per le vie, troppe stanno mai stabiliando via. Come tre case di studio, non te cerchi libertà, libertà, libertà. Oh, è quello che vuoi. No, no, mai. È quello che vuoi. No, mai. La so che la vita è facile, tutto senza problemi. Davanti agli occhi tuoi, negli occhi della lotta sei. È quello che vuoi.